Hosea, Hosea, F-O-L-O-V, for Ricky Rubble, check it out, es wird grässlich wie hässlich ihr Dorfsland, denn du rappst deinen Text bis das Dorfplatz. Echt heftig, ich treff dich am Sportplatz. Mit der Kolb und der Proll macht sofort Platz. Ich stecke den Vogel in die Bong und nenne Froschbart. Denn du Faggot bist beschränkt wie dein Wortschatz. Ey, wart mal, du warst mal im Business wie Cher. Und ich würde dich ja ficken, doch du bist es nicht wert. Ich fiste nur und schicke Huren zurück an den Herd. Danach läufst du wie mein Leben, ein bisschen verkehrt. Ich sag zu meinem anderen Ego, mach was du schießt so. Denn er ist den ganzen Tag auf Flachgas wie Steve-O. Nothing to worry about. I don't play. Now ask me how hot on that piece of the pot. I just don't give a fuck. Ladies and gentlemen, Kaboom. Follow what? I just don't give a fuck. Yo, ich trete die Tür ein und lauf erstmal direkt zur Bar. Das soll eine Hausparty sein? Ist ja voll für den Arsch. Wo sind die geilen Bitches? Ich seh nur hässliche Bratzen. Keine Homies am Feiern, nur Mongos und Spasten. Ey, keiner ist am Start mit Weed Powder oder Smarties. Tja, die besten sind nun mal die Floristenpartys. Gut, follow und drop, wird der Shit hier gerockt. Ich vlog Bitches und Box, wack Rapper zu Gott. Yo, du sagst, du bist Rapper, doch du bist nur ne Ho. Wenn du auf der Bühne stehst, schreit die Crowd nur oh no. Guck mal an, da kommt der Dorftrottel-Rapper mit seiner ganzen Crew angefahren auf seinem Schlepper. Nothing to worry about. I don't play. Now ask me how hot on that piece of the pot. I just don't give a fuck. Ladies and gentlemen, follow what? I just don't give a fuck. Ey, yo, bleib mal auf dem Teppich, du hässliche Crack-Bitch. Nenn es Picknick, lad mich zu nem Track an und ich fick dich. Doch nicht mit mir und meinen Jungs, denn eure Zeit ist um. Wir sind die Bälle vom F-Meter und kommen auf den Punkt. Rauchen einen Haufen Funk und kippen Liter weiße Whisky-Cola, denn wir bringen Farbe ins Game. Wie ein Graffiti-Hoker, check unsere Punchlines, die dich von der Theke knallen. Du willst mehr von dem Shit? Wir boxen dich zum Pflegefall. Oh shit, ich bin on fire, wenn ich spit. Ich halt die Glock auf deine Klick und bring die Sockenstyler mit. Und ich box euch zu Pampe, zerstampfe und misshandle. Voll verplante, hinverbrannte, möchte gern Bekannte. Nothing to worry about. I don't play. Now ask me how hot on that piece of the pot. I just don't give a fuck. Ladies and gentlemen, Kaboom. Follow what? I just don't.